WDR 5. Neugier genügt. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Duncan. Wie sagt man das? Duncan. Ach, das ist schwer. Ice Age Pego von Michel Tello, frei übersetzt, wenn ich dich kriege. Vor knapp 4 Jahren weltweit Nummer 1, auch in Deutschland. Hier im brasilianischen Hinterland füllt der Sänger immer noch die Stadien. Oder genauer, die Rodeo Arena von Barretos. Ein ovales Amphitheater mit einer gigantischen Bühne, einem weiten Innenraum für die Wettkämpfe und stufenweisen Sitzreihen. Alles ist voller Menschen, im Innenraum genauso wie auf den Stufen. Vorzugsweise tragen sie Cowboyhut. Ich bin direkt beeindruckt. Gerade erst bin ich hier angekommen. Der Weg nach Barretos von Rio de Janeiro, 850 Kilometer. Das sind 13 Stunden mit dem Bus und noch einmal 2,5 mit dem Mietauto. Nach dem Konzert will ich Michel Tello treffen, um zu fragen, was das Besondere ist an Barretos. An den Hintereingang der Arena grenzt das Künstlerhaus, umgeben von jeder Menge Sicherheitsleuten und Absperrgittern. Ein paar Dutzend Fans warten hier auf Michel Tello. Abwechselnd versuchen einige minderjährige Mädchen, einen Security-Mann davon zu überzeugen, sie durchzulassen. Der verzieht das Gesicht, als hätte er jedes Argument schon millionenmal gehört. Nach 2,5 Stunden in 3 verschiedenen Schlangen im Backstage-Bereich habe ich es geschafft. Audienz beim Superstar der brasilianischen Country-Musik. Tudo em paz? Tudo em paz. Excelente. Muito especial. Hoje eu acordei e já pensei, opa, vamos para Barretos, né? É uma sensação diferente. Es ist etwas Besonderes, hier zu singen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, wow, heute geht's nach Barretos. Das ist etwas anderes, eine große Verantwortung, ein bewegender Moment. Do nosso país, né? Do Brasil. Então, Barretos ist das größte Cowboy-Fest, das größte Rodeo in unserem Land. Cada noite 50 mil pessoas. Das Fest dauert 10 Tage. 900.000 Besucher werden insgesamt kommen. Das sind fast so viele wie beim Karneval in Rio de Janeiro. Weit weg von der Metropole hat das brasilianische Hinterland eine eigene Musikrichtung, die Música Sertaneja. Außerdem eine eigene Mode à la Cowboy. Und es hat das größte Rodeo Lateinamerikas, Barretos. Morgen ist der wichtigste Tag. Denn dann ist das Finale mit einigen der besten Bullenreitern der Welt. Der Cowboypark von Barretos war schon auf der Autobahn ausgeschildert, als Wahrzeichen der Region. Man kann das riesige Gelände kaum verfehlen. Über dem Haupteingang thront eine 27 Meter hohe Cowboy-Statue aus Beton und Stahl. In den Händen Sattel und Zaumzeug. An ihrem Fuß erwartet mich Geronimo Musetsch, der Vorsitzende des Organisationsvereins, der die Statue vor 10 Jahren bauen ließ. Rundes Gesicht, straff gespanntes Hemd, großer Cowboy-Hut. Er ist sehr schön. Man hat der Statue den Spitznamen Geromao gegeben, der große Geronimo, weil ich ihn habe machen lassen. Das ist cool. Alle Leute, die fürchten, sich im Park zu verlieren, machen als Treffpunkt den Geromao aus. Geronimo Musetsch nimmt mich in einem Golfwagen mit zu einer Rundfahrt über das Gelände. Es ist groß wie ein Erlebnispark mit fast 10.000 Servicekräften. Da ist die Kirmesabteilung mit Imbissbuden, Geschäften und Bierständen, dann das Stadion mit 35.000 Sitzplätzen und nicht zuletzt die Campingbereiche. Einer für Familien, einer für Singles. Bei den Singles sei länger Party, sagt Musetsch. Er hat kaum noch Stimme. Letzte Nacht habe er nur 2 Stunden geschlafen, sagt er. Es gäbe zu viel zu tun bei der Organisation. Ich hatte eigentlich um das Rodeo-Gelände herum Tierschutzaktivisten erwartet. Bisher habe ich aber niemanden gesehen. Als ich Musetsch frage, antwortet er regungslos. Eu entendo, respeito a opinião deles, porém os eventos bem praticados, bem elaborados. Ich respektiere deren Meinung, aber bei unseren Rodeos gibt es keine Tierquälereien. Videos auf Facebook, die sowas zeigen, stammen nicht aus Brasilien. Wir machen eine gute Arbeit. In der Arena ist die ganze Zeit ein Tierarzt. Abgesehen davon könnten wir uns auch gar nicht leisten, dass etwas passiert, denn die Tierschützer machen ja bei jeder Kleinigkeit ein riesiges Geschrei. Jetzt bin ich gespannt auf meine erste Begegnung mit einem Bullenreiter. Luciano de Castro, 19 Jahre alt, amtierender brasilianischer Rodeomeister. Luciano wohnt bei seiner Oma, eine Autostunde von Barretos entfernt, die Landstraße entlang. An den Fenstern ziehen unendliche Zuckerrohrplantagen vorbei. Im Radio läuft, klar, Musica Sertaneja, brasilianische Country-Musik, und zwar auf allen Sendern. Meine klaren Favoriten auf der Fahrt, die Titel »Ich bin der Skandal deiner Liebe« sowie »99% Engel und 1% Vagabund« und natürlich der neue Superhit von Michel Teló. Hebe den Becher und weine mit mir. Dann bin ich auch schon im Örtchen Altair. Hier gibt es einen zentralen Platz mit Kirche und drumherum kleine Gassen, die so wenige sind, dass sie nicht Namen, sondern Nummern tragen. An der Ecke 7. Gasse und 9. steht ein einstöckiges Haus, umgeben von einer hohen Mauer. Ein paar Mädchen warten schon am offenen Tor. Luciano ist noch im Bad. Im Wohnzimmer begrüßt mich zwischen zwei schwarzen Sofas und einer Schrankwand mit Fotos Donna Onofra Maria de Castro, Lucianos Großmutter. Die Mädchen, die mich begrüßt haben, sind Teil einer 16-köpfigen Enkelschar. Schon als Luciano ein Kind war, ist er immer zwischen den Bullen umhergesprungen. Wir haben ihm hinterhergeschrien, Luciano, geh da weg! Aber er wollte nicht hören und kletterte auf die Rücken und alle sind hinterher, um ihn runterzuholen. Das war auf der Farm der Familie, 10 Kilometer von hier entfernt. Dort bauen die Castros Zuckerrohr an und züchten Rinder. Vor 3 Jahren schließlich fing Luciano an, Bullen zu reiten. Am Anfang konnte Großmutter Onofra nicht hinsehen. Bei den ersten Rodeos, die er geritten ist, nein, da ging es mir schlecht. Das erste Mal war mit 16 Jahren. Ich erinnere mich, wie er abgeworfen wurde. Sein Vater ist zu ihm gerannt. Mein Gott, wir waren völlig verzweifelt. Aber er hatte sich Gott sei Dank nicht verletzt. Jetzt kommt auch Luciano. Irgendwie hatte ich ihn mir größer und breiter vorgestellt. Okay, er ist muskulös, aber am auffälligsten sind eigentlich seine säuberlich in Form rasierten Augenbrauen. Luciano erzählt mir, es komme beim Rodeo nicht so sehr auf die Kraft an, sondern vielmehr auf die Reittechnik. Dabei hält sich der Reiter zwischen seinen Schenkeln an einem Seil fest, das um den Bauch des Tieres geschnürt ist. Das alles ist ein Balanceakt, eine Art Tanz mit dem Bullen. Leute, die den Sport nicht kennen, behaupten immer, das Seil drückt auf die Hoden des Bullen, aber das stimmt nicht. Wir haben ein weiches Seil, das nicht wehtut. Damit kann man den Bullen nicht verletzen. Oder reizen. Gleich will Luciano auch schon los Richtung Barretos, wo er heute beim Finale antritt. Selbst Oma Onofra kommt heute mit ihm anfeuern. Mein Herz schlägt wie wild. Mutter Maria, so sehr. Ihn da zu sehen, wie er auf den Bullen steigt, ist schwer für eine Großmutter. Das ist sehr emotional. Sehr. Wir schreien die ganze Zeit und nichts hält uns auf den Stühlen. Ich muss das sehen. Ich habe aber auch große Angst, dass Luciano sich verletzt. Die Angst ist berechtigt, so ein Bulle wiegt schließlich etwa 1 Tonne. Aber Luciano weigert sich trotzdem, einen Helm zu tragen. Ich finde, ein Helm stört etwas die Sicht, weil er einen Gitterschutz vor den Augen hat. Und ein Cowboy-Hut sieht einfach besser aus. Es ist gefährlicher, klar, aber mit Hut ist man einfach mehr Cowboy als mit Helm. Es wird Zeit aufzubrechen. Unsere ganze Kraft ist bei dir, so wie immer. Wir lieben dich sehr. Danke, Oma. Danke für alles. Lucianos kleine Cousins würden am liebsten mitfahren. Ich will auch Rodeo reiten. Ich auch. Bald darf ich. Manchmal lässt mich mein Cousin schon auf Fohlen oder Kälbern reiten. Ich will sein wie mein Cousin Luciano, wenn ich groß bin. Auf dem Rückweg verfahre ich mich etwas und komme eine ganze Weile nach Luciano an. Ich gehe in den für Zuschauer abgesperrten Bereich der Arena, um ihn zu suchen. Die gigantische Bühnenkonstruktion am Kopfende besteht aus 2 Etagen. Oben spielen abends die Bands, diese Abteilung ist gerade mit einem Sichtschutz verhangen. Unter dem Bühnenboden ist das Basislager der Rodeo-Reiter. Hier riecht es wie im Kuhstall. Ich durchquere ein Labyrinth aus Gattern, die dazu dienen, Bullen und Pferde Richtung Arena zu schleusen. Ein Cowboy mit freiem Oberkörper sitzt auf einer Truhe und lässt sich von einem Physiotherapeuten ein blaues Tape gegen Muskelbeschwerden auf den Rücken kleben. In einer Ecke finde ich schließlich Luciano. Er schabt mit einem Messer an seinem geflochtenen Seil. In wenigen Stunden könnte dieses Seil seine Lebensversicherung sein. Das Seil um den Bauch des Bullen ist das wichtigste Utensil. Wir stecken die Hand in diese Schlaufe und wickeln den Rest des Seils darum. Ich reibe das Seil mit Harz ein, damit meine Hand besser daran klebt. Das alte Harz schabt Luciano gerade ab. Als er fertig ist, gehen wir wieder hinaus hinter die Arena. Links und rechts des Weges Gatter mit Pferden und Rindern, die auf ihren Einsatz warten. Ich kenne einige Bullen, aber nicht alle. Ist das mein Bulle da an der Seite? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, nachher werde ich diesen Bullen reiten. Er ist nicht so schwer. Ich bin echt glücklich, dass ich ihn gezogen habe. Die Bullen werden den Reitern zugelost. Beim Rodeo dann verteilt eine Jury Punkte. Dabei gibt die Haltung des Reiters genauso Punkte wie die Sprünge des Tieres. Luciano zeigt auf einen großen braunen Bullen mit Höcker auf dem Rücken und ausladenden Hörnern. Eine besonders große belgische Zucht. Den mag er nicht. Der Bulle hat ihn schon einmal abgeworfen. Aber um in Baretusch dabei zu sein, würde Luciano sogar auf ihm reiten. Alle Bullenreiter träumen von Baretusch. Das Einzige, was noch darüber ist, ist Las Vegas, wo sich die Weltspitze trifft. Als brasilianischer Meister darf ich da hinfahren dieses Jahr. Das ist eine große Ehre. Wer dort gewinnt, schreibt Geschichte. Inzwischen ist es dunkel geworden. Das ist der Moment, in dem es voll wird auf dem Festivalgelände. Zeit, sich unter die Besucher zu mischen und Freunde zu finden. Ein Cowboy-Hutverkäufer bedient gerade einen Kunden. Vor ihm auf einem Tisch steht ein Dampfgerät. Ein grauer Sockel mit Heizspirale, Tank und einem Röhrchen, aus dem Wasserdampf kommt. Der Verkäufer hält einen Strohhut in den Dampf. Nach ein paar Sekunden drückt er mit seinen Daumen Dellen in die Hutspitze und knickt dann die Krempe an beiden Seiten nach oben. Vor einem Spiegel proben 2 langhaarige Mädchen den richtigen Blick zum Hut. Ich probiere gerade dieses Modell, einen Junco aus Schilf. Das ist der meistverkaufte Hut. Er soll vor allem lange halten, der Preis ist in Ordnung und er sieht gut aus. Elena ist 27 Jahre alt, schwarzes Top, großes Blumentattoo auf der Schulter. Sie kommt aus São José dos Campos, einem Vorort von São Paulo, 7 Stunden mit dem Bus entfernt. Ihre Schwester Bia hat bei einem lokalen Radiosender Eintrittskarten und die Busfahrt hierher gewonnen. Bia trägt eine Zahnspange, wie viele erwachsene Brasilianer. Nach Baretusch zu kommen, ist der Traum von jedem, der die Musica Sertaneja mag. Das größte Rodeo Lateinamerikas. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Ich bin so glücklich. Seit 3 Tagen kann ich schon nicht mehr schlafen vor Aufregung. Die beiden Mädchen wirken fast ein wenig verloren zwischen den Ständen mit Schlüsselanhängern, Kuhhorntröten, strassbesetzten Gürteln und Cowboystiefeln aus Rinds- und Straußenleder in Braun und Rosa mit Flammenmuster und anderen Ornamenten. Eu quero assistir o rodeio, eu quero ver aquela arena lotada, eu quero ver todos os shows que tiverem hoje. Komm, ich will jetzt lieber erst das Rodeo sehen. Die Arena bis oben hin voll. Ich will alle Shows sehen und vor allem viele hübsche Cowboys. Du magst Jungs im Cowboy-Stil? Ich liebe sie. Warum? Warum? Man hat so seine Erfahrungen. Juhu, auf zum Rodeo. Ich gehe Richtung Hintereingang, um nach Luciano zu sehen. Der internationale Wettbewerb im Bullenreiten hat schon begonnen, der Höhepunkt des Festivals. 11 Reiter sind im Finale. In Kürze ist Luciano dran. Luciano steht auf einer 1,50 Meter hohen Plattform in der Arena. Direkt hinter ihm ragt die Bühne in die Höhe mit ihren riesigen Lautsprechern. Vor ihm erhebt sich die Arena. Außen die vollen Zuschauerränge, innen braune Erde. Und direkt unten vor Luciano steckt der braune Bull in einem Gatter fest, in dem er sich nicht bewegen kann. Luciano trägt jetzt die volle Ledermontur. Grüne Schutzweste, farblich passende Schutzhose mit Fransen und überdimensionaler Cowboyhut. Er geht in die Hocke und senkt den Kopf. Aí se sente uma tipo uma frieza no coração, tipo In dem Moment läuft es dir kalt den Rücken runter. Du bist sehr angespannt. Dieser Sport ist gefährlich. Die Angst, sich zu verletzen, ist immer da, besonders wenn du einen gehörnten Bullen hast. Dann denkst du, verdammt, wenn ich ihn falsch reite, kann mir dieser Bulle wirklich wehtun, mich ernsthaft verletzen. Ich versuche dann, diesen Gedanken zu verdrängen und positiv zu denken, dass alles gut gehen wird. Aber wir müssen vermeiden, dass Dinge schlecht sind. E aí eu já evito pensar essas coisas. Eu procuro sempre estar pensando em parada, caramba, eu tenho capacidade para dar esse boi. Luciano klettert über das Gatter und setzt sich vorsichtig auf den Bullen, den Hut tief im Gesicht. Er lockert seine Hosen, um möglichst bequem zu sitzen. Der Bulle scheint noch ganz entspannt. Luciano zieht das Seil fest, das um den Bullen gebunden ist, steckt seine linke Hand in die Schlaufe und wickelt das lose Ende des Seils mehrfach um Hand und Schlaufe. Dann klammert er die Beine eng um den Bullen. Der regt sich zum ersten Mal und stößt mit einem Horn gegen das Gatter. Das Tor springt auf. Der Ritt dauert nur wenige Sekunden. Der Bulle springt wild in die Arena. Er bockt, stützt sich auf die Vorderbeine, wirft den Kopf zurück und stößt die Hinterbeine in die Luft. Luciano rutscht nach vorn und verliert das Gleichgewicht. Sein Kopf stößt gegen das linke Horn des Bullen. Er rutscht halb vom Rücken des Tieres, dann springt er ab, fällt auf den Boden, steht auf, läuft 2 Schritte und fällt wieder auf die Knie. Auf allen Vieren krabbelt er weg von dem 1-Tonnen-Rind, bis ein Helfer kommt. Er stützt Luciano und führt ihn in einen Sanitätsraum unter der Bühne. Der Helfer nimmt ihm den Hut ab. Lucianos Stirn blutet. Das Blut läuft ihm über die Nase, aber Luciano kommt schnell wieder zu sich. Wütend wirft er seinen Handschuh auf den Gummibezug der Krankenliege. Er bedeutet mir, dass er jetzt nicht sprechen will. Ich erreiche ihn nur am nächsten Tag telefonisch. Ich hatte den Bullen schon mal geritten, aber er war ganz anders als beim letzten Mal. Der Druck war sehr hoch, weil so viele Leute aus meiner Familie da waren. Alle haben auf mich geschaut. Erst habe ich den Schmerz gefühlt und dann die Trauer, weil ich ausgerechnet hier abgeworfen wurde. Sein Traum ist jedoch nicht vorbei, denn den brasilianischen Meistertitel behält er trotz des Fiaskos. In Las Vegas will Luciano alles besser machen. Und in Barretos ist auch die Nacht noch nicht vorbei. Heute kommt der Hauptakt auf die Bühne. Die Schmachtbaden Enrique und Giuliano. Keine Stunde nach dem Rodeo ist der Innenraum der Arena für die Zuschauer freigeräumt. In der Menge von mehr als 100.000 Menschen finde ich per Telefon Elena und Bia wieder. Ich gebe zu, ich kannte das Duo vorher nicht. Aber die beiden Mädchen können so ziemlich jedes Lied mitsingen. Wir stehen 2 Stunden im dichten Gedränge. Irgendwann suchen wir erschöpft den Ausgang. Thank you. Sie wollen jetzt noch was essen gehen und dann kommt auch schon bald der Bus, der sie durchs Morgengrauen nach Hause fährt. Nächstes Jahr aber, sagen Elena und Bia, wollen sie auf jeden Fall wiederkommen zum größten Cowboyfest Südamerikas. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.